Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich bin der Bucky vom Krähennest und heute Abend würde ich gerne einen Antrag für den Bundesparteitag vorstellen zum Thema Euroliquid. Die Antragsnummer ist PA355 und ich habe hier den Exile, der mir zu dem Antrag gerne was erzählen wollte. Exile, erzähl doch einfach mal, worum es geht. Stell den Antrag vor, stell dich vor und erzähl den Krähennest-Zuhörern, wer du so bist und was du so machst. Jo, hallo da draußen. Ich bin also der Exile. Oliver Herzig ist der Klarname. Wie man aus dem Dialekt hören kann, bin ich aus Bayern. Ich wohne zur Hälfte allerdings auch in Spanien oder habe da relativ gute Connections. Dementsprechend ist Europa eines meiner Themen. Ich bin auch aktives Mitglied in der AG Europa. Und mir ist im Antragsportal, wie ich mir das angeschaut habe, aufgefallen, dass eine Lücke ist. Und zwar das Thema Euroliquid behandeln wir überhaupt nicht. Und um repräsentative Demokratie irgendwo weiterzuentwickeln, denke ich mir, wäre gerade das ganze Thema Liquid Feedback, Euroliquid, Länderfeedbacks, wie wir sie jetzt machen, ein Thema, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Ja, jetzt steht in deinem Antrag drin, dass der Text, der in das Wahlprogramm zur kommenden Bundestagswahl reinkommen soll, dass die Piratenpartei sich auch im europäischen Rahmen für eine Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie einsetzen soll und dass das auf einer Initiative gründen soll, die auf europäischer Ebene eben zu diesem Meinungstool oder Meinungsfindungstool entwickelt werden soll. Was ist denn die Begründung dafür? Also wie würdest du dir das vorstellen? Das wäre ja in dem Sinne eine völlige Neueinführung. Wäre das erstmal auf Länderebene und dann ausweitend auf Europa? Oder hast du da schon genauere Vorstellungen? Nein, habe ich eigentlich kaum. Wir sind ganz am Anfang eines Prozesses, in dem wir die digitale Revolution, die bereits vor einiger Zeit stattgefunden hat, auch in eine Demokratie mit einbinden können. Oder wir werden uns erst jetzt bewusst dessen. Die Begründung zu meinem Antrag stammt eigentlich daher, dass ich ein Interview gesehen habe mit Dr. Sinn, also den bekannten Führer des IFO-Instituts in München, und dem Richard David Precht, ein relativ bekannter Philosoph hier in Deutschland, die sich eine Stunde lang über Europa unterhalten haben. Und in dem Zusammenhang kam eben von der philosophischen Seite, von diesem Richard David Precht, der starke Hinweis, dass das eines der beherrschenden Thema in dem nächsten Jahrhundert sein wird, wie wir diese digitale Revolution auch in der Demokratie einbringen. Und die Piratenpartei hat da ersten Schritte gemacht. Sie wird von der Öffentlichkeit, von der breiten Gesellschaft eigentlich auch als die Partei, die damit sich zu beschäftigen hat, gesehen oder die sich damit beschäftigt. Und von uns wird da also ein gewisses Wissen erwartet und genau dieses Wissen sollten wir aufbauen. Wir sollten also innerparteilich erproben, wie können wir digitale Revolution auch in der Demokratie anwenden und welchen Sinn, welchen Nutzen können wir daraus ziehen. Jetzt gibt es ja schon mehrere Initiativen, von denen wir kennen, dass sie in Deutschland umgesetzt wurden. Die einzelnen Bundesländer haben Liquid Feedback innerhalb der Partei. Es gibt auf Bundesebene das große Liquid. Wir wissen von einigen europäischen Ländern, die deren Piratenparteien das Liquid einsetzen. Jetzt hat es eine neue Initiative im Landkreis Friesland gegeben, wo das Liquid Feedback auch eingesetzt wurde. Da du sagtest, du hättest auf europäischer Ebene viel Connections, wie sieht die Akzeptanz in den anderen europäischen Ländern aus? Durchaus ähnlich. Also es kämpfen eigentlich sämtliche Piratenparteien meines Erachtens mit ähnlichen Problemen, wobei man auf europäischen Rahmen halt die Italiener ein bisschen ausnehmen muss, die als einziges meines Wissens in Europa ihre Liquid-Feedback-Entscheidungen bindend gemacht haben. Das ist eine Thematik, die ich jetzt persönlich noch ganz weit weg sehe. Man muss in diesem Euroliquid ja erstmal gucken. Wir haben eine ganz neue Problematik. Bis jetzt haben wir nur Liquid-Feedback-Systeme probiert, die eine Sprache hatten. Wir gehen jetzt raus und haben auf einmal sehr viel mehr Sprachen im europäischen Kontext. Da warten ganz neue Herausforderungen, denke ich mir, auf dem Euroliquid. Da muss man erstmal gucken, wie man sowas alles auf die Reihe kriegt. Darum spreche ich in meinem Antrag auch nur von einer Entwicklung und Erprobung. Okay, du sprachst gerade schon an, dass die Italiener das Liquid bindend haben. Wie stellst du das im weiteren Verlauf vor? Soll da eine Art Kommission gegründet werden, die sich erstmal mit den Problemen auseinandersetzt? Oder gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest in der weiteren Entwicklung? Da möchte ich einen kurzen Bogen schlagen zur PPEU, dass wir eine europäische Piratenpartei. Diese ganze Thematik Euroliquid kommt eigentlich auch aus dieser europäischen Piratenpartei ein bisschen herausgeboren. Da geht es um einen Zusammenschluss sämtlicher europäischer Piratenparteien. Der ist aber noch nicht geschehen und der ganze Prozess ist auch noch am Wachsen. Es ist für nächstes Jahr vorgesehen, irgendwann eine Gründung einer europäischen Piratenpartei. Aber das sind natürlich dann auch Tendenzen zu sagen, ja, wir machen jeder Pirat hat eine Stimme. Augenblicklich geht die Tendenz eher dazu, dass man sagt, man macht einen Dachverband der europäischen Piratenparteien und diesen Dissens, den wir da haben, den denke ich mir, kann ein Euroliquid auch bis zu einem gewissen Grad auflösen. Das würde ja auch heißen, dass wir auf Ebene der Europäischen Piratenpartei das Liquid schon mal testen könnten. Das heißt, wenn der Antrag angenommen werden würde, hätten wir damit auch die Basis geschaffen, zumindest von deutscher Sicht aus, eine Akzeptanz quasi geliefert zu haben dafür, dass es eventuell schon in der Europäischen Piratenpartei getestet werden könnte, oder? Genau so ist es. Also wenn man das Gedankenspiel weiterverfolgt, kann man vielleicht sagen, in 12 Jahren haben die Piraten 35 Sitze im Europaparlament. Und wenn wir unser Liquid Feedback echt so hinbringen würden, dieses europäische Euroliquid, dass dann zum Beispiel von diesen 45 Abgeordneten diese so stimmen müssten, wie das Liquid Feedback auch abgestimmt hat, dann wäre das praktisch eine digitale Revolution der Demokratie in Reinform. Okay, Oliver, vielen herzlichen Dank für deine erklärenden Worte. Ich denke, der Zuhörer konnte sich jetzt ein Bild davon machen, worum es bei dem Thema ging. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich danke dir auch. Tschüss. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.